Du bist wie alle anderen, du bist bestimmt nicht treu, doch weil ich dich so gern hab, gib ich dich nicht mehr frei. Du tust genau dasselbe, was jeder andere tut, doch lässt ab heute es bleiben, dann wird noch alles gut. Doch lässt ab heute es bleiben, dann wird noch alles gut. Hast du mir versprochen, niemand hättest du als mich. Aber schon seit ein paar Wochen spricht man über dich. Mag auch nur die Hälfte wahr sein, das ist leider schon zu viel. Schließlich müsste dir doch klar sein, was ich lang schon fühl. Du bist wie alle anderen, du bist bestimmt nicht treu, doch weil ich dich so gern hab, geb ich dich nicht mehr frei. Du tust genau dasselbe, was jeder andere tut, doch lässt ab heute es bleiben, dann wird noch alles gut. Doch lässt ab heute es bleiben, dann wird noch alles.